casca na colchão. Sie stehen vor dem Tore, hier will an jeder rein. Denn heute gibt es hier den Gaskammergutschein. Für jeden der Juden ist etwas heute dabei. Es kommen die Kolonnen schon seit tiefster Nacht. Oh, ja, wird's jetzt schön, jetzt haben wir's vollbracht. Ja, das müsste heute erstmal reichen. Dann machen wir einen Abstecher zur Tischkabine. Tja, der Jude denkt, aber wir sehen ihn. Wir wissen, dass es keine Duschkammer ist. Die Räume fest geschlossen, die Augen leuchten hell. Der Jude denkt, jetzt ist Wasser zu still. Doch Wasser kommt, das ist unser Zyklon B. Heidi macht das Duschen Spaß, aus der Dusche strömt doch Gas. Tja, so hat der Jude das wohl verdient. Und wenn die anderen bei der Genickschusslage am Boden liegen, haben sie Pech gehabt. Heidi, das macht so Spaß, dieses Vergasen und dieses Scherben auf dem Rasen. Weil einer niest, wird er einfach abgeknallt. Fatschi. Erzählt die Märchen, an die keiner glaubt. Nicht glaubt. Tja, so man unser deutsches Volk hier beraubt. Ja, es tut mir leid, aber ich glaub's sie nicht. Es tut mir leid. Heidi macht das Duschen Spaß, aus der Dusche strömt noch Gas. Ja, heute gibt's den Gaskammer-Gutschein. Und jeder